Okay, ich würde mal kurz einleitend noch was sagen. Vielleicht allgemein zum SZ, wobei manche viele kennen den SZ ja hier, aber manche vielleicht nicht. Und ja, der SZ ist eben eine lose Assoziation von Individuen, die eben gegenwärtig Veranstaltungen und Seminare organisieren. Und zum Namen kann man gleich sagen, dass das eine Zuschreibung von dem von der lokalen marxistisch-leninistischen Faschingsgesellschaft ist, die sich eben irgendwie, als sie irgendwo politischer Dissens artikuliert hat, eben von einem seltsamen Zusammenschluss, ich glaube von Antideutschen, Anarchisten oder anderem Linksabweichlertum gesprochen hat. Und das hatte man sich dann relativ, oder das hat man dann dankbar angenommen, weil man sich dadurch eine anstrengende Namenssuche mitsamt den identitären Fallstricken erspart hat. Und der SZ hat als solcher auch kein konkretes politisches Programm, sondern vielleicht eher eine Zielsetzung, ein Betätigungsfeld, das man skizzieren könnte mit Formulierung einer Kritik der Verhältnisse, die sich an die marxische Kritik der politischen Ökonomie anlehnt und dabei eben auch insbesondere die Reflexion mit einbezieht, zu denen eben Nationalsozialismus oder allgemeines Scheitern jeder marxistischen Emanzipationsbewegung eben benötigt haben. Also die Arbeiten Adornos oder die Bors zum Beispiel, genauso wie Marx hier, eine Rolle spielen. Es gibt eine Webseite, www.seltsamer-zusammenschluss.org, da sind dann Veranstaltungsankündigungen und die Mitschnitte von den Veranstaltungen, die man sich dann entsprechend anhören kann da und runterladen. Und ja, zu der Motivation für die Veranstaltung ist noch einige Punkte kurz anführen. Also man kann vielleicht als Befund formulieren, dass in dem Umfeld, in dem man sich so bewegt, das Verhältnis zur Religion irgendwie geprägt ist durch so eine Art Punker-Affekt gegen die Religion. Also weniger als durch eine fundierte Kritik. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei Indie Media vor einer Weile so einen empörten Artikel darüber gelesen, dass der Papst vorhat, die Messe wieder auf Latein verlesen zu lassen. Das ist ja also eigentlich eine Sache, die man, an der man sich ja eigentlich nicht stoßen sollte, aber das ist zumindest auch in die Medien ein Artikel wert war. Einfach nur, weil es halt gegen den Papst war oder so auch immer. Und man ist ja eben mit einiger Selbstverständlichkeit gegen die organisierte Religion, wird ja meistens gesagt, aber dann schon, was, wenn es um Freikirchen oder Jesus Freaks oder so angeht, dann wird es in der Regel ambivalent. Obwohl eben gerade diese häufig, das man schon bei oberflächlicher Betrachtung sieht, eigentlich im Wortsinne päpstlicher als der Papst sind. Also der Fundamentalismus eigentlich viel mehr in diesen unorganisierten Bereichen der Religion zu finden ist. Die marxische Äußerung vom Opium für das Volk wird ja häufig auch herrschaftsfunktional verstanden, also quasi als institutionalisiertes Ritalin, das die betrogene Klasse ruhigstellen soll. Und dementsprechend müsste sich ja mit den lehrenden Kirchen eigentlich auch ein Interesse für den Klassenantagonismus einstellen, das irgendwie steigen sollte, aber das kann man so ja nicht feststellen. Das religiöse Bedürfnis scheint sich da eben viel mehr in andere Bereiche zu verlagern. Und Marx schreibt eben an anderer Stelle auch, dass die Aufhebung, also eben nicht die Abschaffung, sondern die Aufhebung, also wenn man jetzt diese Ritalin-Metapher anzieht, dann würde man das Ritalin absetzen und nicht irgendwie aufheben, also abschaffen. Schreibt er, die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes die Forderung seines wirklichen Glücks sei. Und das kann man eben nicht mehr so ohne weiteres nur als herrschaftsfunktional lesen. Das impliziert vielmehr ein Verhältnis zur Religion, was durch immanente Kritik geprägt ist. Also die Kritik der Religion, von der Marx da spricht, kann man insofern eben als diesen Genitivus Objectivus, also die Kritik an der Religion, wie als Genitivus Subjectivus die Kritik von der Religion verstehen. Und Klaus hatte es auch schon mal in einem Vortrag im SZ sich damit beschäftigt. Und das gibt es, glaube ich, auch auf der Webseite, kann man den noch anhören. Und insofern kann man sagen, dass das illusorische Glück eine notwendige Voraussetzung für die Idee von wirklichem Glück überhaupt bildet und eben keineswegs nur als metaphysisch verbrämter Betrug verstanden werden sollte. also allgemein scheint eben bezüglich der Religion, also der Bedarf nach einer Anstrengung des Begriffs, die für die Kritik der Religion an sich unablässig ist, wenn sie nicht sogar mit ihr zusammenfällt, würde ich vorsichtig formulieren. Und man hat einigermaßen erfreut, dass Lars eben in den letzten drei Ausgaben der Bremer Zeitschrift Extrablatt sich offenbar genau dieser Aufgabe auch gewidmet hat. Und umso erfreut, dass man eben die Zeit gefunden hat, jetzt nach Stuttgart zu kommen und seine Thesen diesbezüglich zu referieren. Ja, danke schön. Ja, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für die Einladung und für euer Kommen, trotz der Konkurrenz von Ghana gegen Serbien. Und okay, wollen wir mal schauen. Ich will natürlich jetzt mal so, weil du die Artikel gerade schon erwähnt hast, mal so kurz fragen, ob das jetzt eh schon alle mal gelesen haben. Also das, was ich dazu geschrieben habe, hier in dieser eben erwähnten Zeitschrift Extrablatt, und das alle eh schon kennen, oder... Gut, dann kann langweilig jetzt nicht, wenn ich da nochmal ein paar Kernsachen draus vorstelle. Ja, das Thema Religionskritik hat natürlich, als Kirchenkritik hat natürlich gerade im Jahr 2010 nochmal eine gewisse Relevanz, gewisse Dynamik begonnen mit der, man kann ja schon fast sagen, Zertrümmerung und Selbstzertrümmerung der katholischen Kirche in hier, aber auch in den USA und einigen anderen Ländern über die Missbrauchsskandale. Und es ist tatsächlich schon bemerkenswert oder auch eine Frage wert, wie es eigentlich kommt, dass Dinge, die 20, 30 Jahre zum Teil zurückliegen, ausgerechnet jetzt plötzlich die große Öffentlichkeit finden und wirklich die katholische Kirche in eine wahrscheinlich selten erlebte Defensive gedrängt haben. Das ist gleichzeitig mit dem, was, mit dem, was es in der Presse dann an Aufarbeitung der Missbrauchsskandale und dem natürlich sehr wohlverdienten Rücktritt einiger Prügelbischöfe und so weiter auf sich hat, dass es dabei trotzdem nicht in irgendeiner Form wirklich um das geht, was hier eben auch die Verwirklichung des wirklichen Glückes genannt wurde, kann man natürlich schon im Kontrast daran sehen, dass je schlechter es um die katholische Kirche steht, umso besser eigentlich die konkurrierenden Aberglaubensgemeinschaften wegkommen. Also bei der Frage, wer soll Bundespräsi werden, war natürlich eine heiße Kandidatin, Margot Kessmann, die sich ja im Wesentlichen dadurch qualifiziert hat, dass sie besoffen Auto gefahren ist und dann aber zurückgetreten, und so viel Tugend muss belohnt werden. Und gleichzeitig natürlich das sehr merkwürdige Verhältnis der deutschen, westlichen, europäischen Öffentlichkeit zum Islam, der vor kurzem gerade wieder ist, sollte ja einer der Mohammed-Karikaturisten, der dänischen, der Westerborg heißt er, glaube ich, in eine von diesen Politmagazinen eingeladen werden, Plassberg, und dann wurde der kurzfristig wieder ausgeladen, weil, das ist ja vielleicht doch nicht so gut und wegen Sicherheit und interessiert das denn überhaupt jemand? Und dann ist er dann doch still und heimlich dann doch wieder eingeladen worden und irgendwann im Spätprogramm in einer ziemlich sinnlosen Sendung ziemlich sinnlos befragt worden. Aber sozusagen dieses Draufhauen auf die katholische Kirche findet dann eben tatsächlich kein Pendant im Draufhauen auf westliche Formen von Gottesverehrung. Und dass das auch etwas damit zu tun haben könnte, dass der Katholizismus vielleicht eine der derzeit eher anstrengenden Varianten von Monotheismus ist, darauf komme ich dann nochmal zurück. Kritik der Religion, hat Marx ja gesagt, ist die Voraussetzung aller Kritik. Und die Frage ist, was heißt das eigentlich heute? Nämlich, was heißt das heute, wo diese Kritik ja nun schon seit Voltaire, Marx, Bertrand Russell wirklich ausgiebig geleistet worden ist, einerseits ja durchaus Wirkung gezeigt hat und andererseits die Religionen trotzdem weiter wesen, als wäre nichts gewesen. Religionen sind ja, und das macht das Paradoxe aus, sind auf der einen Seite ja tatsächlich entmachtet, gestürzt von der Herrlichkeit des Mittelalters, wo man über die Kaiser und die Politik bestimmte, eben zu so einem Institut für Seelenhygiene und Folklore, die vor allen Dingen als Wellness-Sache oder als Touristenattraktion fungieren, mit einem Papst, der schönen Grüß August macht, so, wenn Ostern oder Weihnachten ist. Und die aber trotzdem eben spektakulär weiter fortwesen, als würde es sie einfach gar nicht interessieren. Die, also gerade in ihren komischen, depravierten, halb unernsthaften Formen wie diese Alternativ-Woodstocks auf Kirchentagen, auf Motorradgottesdiensten oder eben in Bildzeitungsschlagzeilen von Wir sind Papst eigentlich neue Publikumsrekorde feiern. Und natürlich nicht zuletzt in Form der, relativ anschließend gerade in ihrem Spektakelcharakter in den Fundamentalismen, wie es sie lokal eben in den USA gibt, mit dem Kampf gegen Darwin, gegen schwulen Ehen, gegen alleinerziehende Mütter und gegen allerlei anderes und Abtreibung natürlich und allerlei anderes gottesungefälliges Zeug und weiter ausgreifend eben dann als wirklich politische Weltbewegung im Islam als neuer blutiger Talmi. Hierzulande ist gerade, wenn es um die Fundamentalismen in den USA geht, ja gerne mal der Spott über die puritanischen und verklemmten Amis angesagt, denen man sich natürlich haushoch in Sachen Toleranz und Vernunft überlegen wähnt, während man gleichzeitig, und zwar genau die Leute, die diesen Spott pflegen, dann gerne frisch, fromm, fröhlich, frei irgendwie gerade der evangelischen Friedenspfaffen bedient, um seinen Kitsch- und Klampenromantik auf Friedensmärschen und so weiter durchzusetzen und sich dementsprechend dann auch nicht wundern muss, wenn die Leute irgendwann zum Original greifen und tatsächlich an den Unis wirklich inzwischen Leute rumstehen, die für, auch in Deutschland, für keinen Sex vor der Ehe werben und nicht sofort rausfliegen. Gerade diese Form des links aufgeklärten, alternativ aufgeklärten Verständnisses fürs Irrationale, also, dass jeder Mensch doch auch nicht nur irgendwie seine vernünftigen Anteile hat, sondern auch seine spirituellen, seine gläubigen und wie auch immer das heißt. Gerade also die Ablehnung jeden Fanatismus, was dann auch immer Wissenschaftsfanatismus oder Aufklärungsfundamentalismus oder sowas meint. Gerade dieses Verständnis für den Irrationalismus, der ja dazu führte, dass wann war es, vor 2-3 Jahren die hessische Kultusministerin vorschlug, man solle doch auch mal ruhig die Kreationslehre im Biologieunterricht lehren. Und zwar nicht, weil die besser, richtiger, wahrer wäre, sondern weil man halt nicht so dogmatisch nur eine Meinung lehren darf. Und alle auch sagten, ja, super Idee, und dieser Aufklärungsfundamentalismus, der ist ja wirklich auch schädlich. Genau dieser Verständnis fürs Irrationale ist es dann, der eben auch aus sowas, was wie dem Verständnis für den politischen Islam, für den Islamismus spricht, für die fremde Kultur, wo das dann nun mal eben üblich ist, dass Frauen verschleiert rumlaufen und man sich zum höheren Segen Allahs in Einkaufszentren in die Luft sprengt. Und gleichzeitig haben genau diese politischen Erfolge des Islam, des Islamismus, auch die Christen wieder frecher gemacht. Es war ja nach dem Attentat auf Theo van Gogh, den anschließenden Überfällen auf Moscheen, immerhin der niederländische Justizminister, also sagen in einem Hort des Liberalismus, der den Blasphemieparagraphen wieder stark machen wollte im Strafgesetz. Genau dieses komische Verhältnis von einerseits Talmi und andererseits gerade als Glauben aus zweiter Hand wirksames. Also dieses Verhältnis ist eigentlich schon bei dem angelegt, was Marx in zur Judenfrage schreibt, wo es ihm ja genau um die Privatisierung der Religion am Beispiel der USA geht. Also die USA als Gesellschaft, wo es gerade keine Staatsreligion gibt, sondern einen großen Haufen Sekten, die konkurrieren und koexistieren, also wirklich ein Markt der Religion, wo jeder also als Privatperson seine eigene raussucht und es gleichzeitig aber eben gerade dadurch wichtig ist, dass jeder und jede eine hat. Also gerade diese Privatisierung Gottes begreift Marx ja im Aufsatz zur Judenfrage als Ausdruck der unvollkommenen politischen Emanzipation, also als Symptom dessen, dass diese bloße Abschaffung einer Staatsreligion, diese bloße Setzung des Staates jenseits irgendwie einer religiösen Substantialisierung noch nicht die wirkliche Emanzipation ist und dass gerade dieses Privatbedürfnis nach Religion eben Ausdruck einer Spaltung von Citoyen und Bourgeois, also Citoyen als der ideale Mensch, aber eben abstrakte Mensch von allem, was ihn als konkreten ausmacht, abstrahierenden Menschen einerseits und andererseits dem wirklichen, konkreten Privatmenschen, der als Privatmensch eben gerade borniert ist und dessen Bornierung Ausdruck findet, ihren Siegel findet eben in diesem Beharren auf Religion als, wie Marx es denn nennt, Privatschrulle, als Bekenntnis zur Privatschrulle, Bekenntnis zur Willkür. Und Willkür ist hier tatsächlich das entscheidende Stichwort. Die Religion, die, wie sie ja heute immer gerechtfertigt wird, die ich einfach brauche, weil sie mir gut tut. Das, was ich mir also sozusagen zuteile als spirituelles Quantum, was es einfach braucht, um den Alltag zu überstehen. Das ist genau die entmachtete, depravierte, objektiv sinnlos gewordene Religion. Einfach deswegen objektiv sinnlos, weil Gott als abhängige Variable eines subjektiven Bedürfnisses, also der sich nach dem richtet, was ich brauche und nicht umgekehrt, ich richte mich nach dem, was Gott will, dementiert sozusagen das Bedürfnis, dem es entstammt, denn dieses Bedürfnis nach Religion, nach Halt, wie es dann ja auch heißt, will ja eigentlich eine objektive, eine überindividuelle, eine allmächtige Stütze und stürzt sozusagen in sich selber zusammen, wenn ich mich gleichzeitig als der Herr da dann entscheidet, welcher Stütze ich mich bediene, wen ich da nehme, wann ich das brauche und wann nicht und so entscheiden kann. Also eine richtige Religion ist natürlich etwas mit Unterwerfung unter etwas zu tun, was höher ist und nicht mit diesem Gott als Dienstleister fürs Private, für die besonderen Stunden. Genau dieses Bedürfnis nach Religion als weihevolle Stimmung, als quasi der besondere Surplus in besonderen Stunden, das heißt einerseits natürlich Weihnachten, wo man dann mal in die Kirche geht, andererseits als temporäre Sinnstiftung in schweren Stunden bei Krankheit und Tod, wo man dann doch nochmal den Priester holt oder seine Stoßgebete losstickt oder eben als Unterpfand eines großen Tages, wo man dann nochmal kirchlich heiratet. Genau das ist, was ich weiß gar nicht mehr, wer es war, mal sehr schön als Wellness-Religion bezeichnet hat. Also die Wellness-Religion, zu der, die einem einfach dabei hilft, mal die Seele baumeln zu lassen. Und die gerade dadurch dann eben als besonders intimes, besonders privates Moment wirklich gegen jede Kritik abgedichtet, gegen jede Kritik gefeit ist. Wer das dann beleidigt, der beleidigt wirklich mich in meinen schwersten oder schönsten Stunden. Insofern ist es gerade diese scheinbar nur ganz auf bestimmte Bereiche abgeschobene, diese besonders intimisierte Religion, die sich besonders eignet fürs Menschenrecht auf Beleidigtsein, wie Kenan Malik, ein sehr lesenswerter britischer Religionskritiker, das mal genannt hat. Also das, was eben auch zum Beispiel sich im Bedeutungswandel wie Blasphemie begriffen wird, zeigt. Dass Blasphemie, also wenn der Staat Blasphemie bestraft, ist das bis weit ins 17., 18. Jahrhundert eben wirklich stellvertretend für Gott. Da hat jemand Gott beleidigt und der muss zur Rechenschaft gezogen werden. Das wird er zwar eh im Jenseits, aber im Diesseits kann man ihm auch schon mal einen mitgeben. Dann kann man ihm zeigen, es wandelt sich und so mit dem absolutistischen Staat wird Blasphemie eigentlich kein direkter Angriff auf Gott mehr, sondern eben ein Angriff auf den Staat, der seine je spezifische Staatsreligion hat. Also eigentlich eine Infragestellung staatlicher Macht und muss als solche bestraft werden. Während es heute sagen, in postmodernen Zeiten kein Angriff auf Gott und auch kein Angriff auf den Staat mehr ist, sondern ein Angriff auf individuelle Identität, auf das, was mich sozusagen als privates, besonderes Individuum aufmacht und wo niemand irgendwie über Geschmack lässt sich halt nicht streiten, mir irgendwie reinreden darf. Und gerade als diese depravierte, intimisierte stellt Religion keine Ansprüche mehr. Also wer gerade diese Form von Wellness-Religion betreibt, der muss keine Psalmen auswendig können, der muss sich nicht mit den Tücken der Trinitätslehre rumschlagen und verstehen, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist irgendwie drei sind und doch eins. Der muss keine talmudischen Debatten führen können und abseitige Literatur gelesen haben. Der muss auch keine Sufi-Rituale bewältigen oder jahrzehntelange Askese betreiben, um zu den höchsten Sphären der Erkenntnis vorzustoßen, sondern der muss im Zweifelsfall einfach nur wissen, wo der Feind steht. Genau in diesem Sinne des Menschenrechts auf beleidigt sein. Der Feind, der also ziemlich einfach auszumachen ist, je nachdem, was gerade vorgegeben wird, entweder Abtreibungsarzt und Schwulenehebefürworter oder entschleierte Frau westlicher Kollaborateur mit dem Westen, was auch immer da gerade angeboten wird. Also ist es eine sehr viel bequemere Sache. Und vielleicht ist da die katholische Religion auch wirklich nicht mehr so zeitgemäß, wo man ja immer noch so komische Riten mit betreiben muss und so. Die depravierte Religion ist also wirklich eine entkernte Religion, eine Autorität sans phrase, die sich auch nicht mehr rechtfertigen muss. Deshalb ist die Renaissance der Religion natürlich einerseits auch immer beschränkt auf Bereiche, wo es eigentlich um nichts Wirkliches geht. Also sobald, was weiß ich, tatsächliche Kapital- und Staatsinteressen ins Spiel kommen, also wo es zum Beispiel um Fragen der naturwissenschaftlichen Forschung geht, Stammzellenforschung, wo es um Fragen des, wann ist ein Mensch tot oder sowas geht, da kann die Kirche natürlich noch so viel zetern, aber hat nicht wirklich mitzusprechen. Wo es eben um nichts geht, wo wirklich die Leute eigentlich andere Probleme haben müssten als ausgerechnet die Frage, ob Schwule heiraten dürfen oder ob eine Frau einen Schleier tragen soll oder nicht. Also genau in diesen Bereichen kann Religion dann eben aufkommen und ist als gerade als solche, als eine, die sagen, sich Pseudoprobleme stellt, die repressiv gelöst werden, Leute an solche sinnlosen Fragen bindet, die wirklich nur den Zweck haben, Feindbestimmungen zu liefern. Was ja dann übrigens nicht nur für Ghettobewohner gilt, die dann zur Nation of Islam strömen oder zum televangelistischen Priester oder in die Moschee zu den bösen alten Männern, sondern genauso für Mittelständler gilt, die sich ihr Rat und Weisheit und ihre Handlungen nach den Weisheiten des Dalai Lama richten. Gerade dort ist Religion eben sozusagen die organisierte Absage an Vernunft und Freiheit oder, um mit Marx zu sprechen, kein Seufzer der bedrängten Kreatur, sondern ein Röpser der Verachtung für Lux Colm Volupté. Das also, was früher mal eine Todsünde war, nicht Hoffnung, sondern organisierte Hoffnungslosigkeit auf etwas Besseres. Gemeint ist damit, dass Not einfach in vorbürgerlichen Zeiten, in Zeiten beschränkter Produktivkraftentwicklung, immer ein starkes Moment von Naturnotwendigkeit hatte. Etwas, was nun tatsächlich einmal so ist, wie es ist, dass wenn die Ernte vernichtet ist, dann gibt's halt wenig. Was es plausibel gemacht hat, wenn man auf ein besseres Leben hoffte, dieses bessere Leben aufs Jenseits verlagern zu müssen. Unterm Kapital ist aber gerade die Not eine so offensichtlich sichtbar menschengemachte, dass sie eben gerade nicht durch einen Gott mehr und dessen geheimen Schicksalsplan versöhnbar ist. Ganz im Gegenteil, ein Gott, der KZs zulässt, der macht nicht Hoffnung, sondern Angst. Dem möchte man wirklich nicht begegnen, weder hier noch nach dem Tod. Und da hilft eben auch, nur mal so nebenbei, nicht die Versuche, diesem Gott akzeptabler, weniger schrecklich, weniger zornig und streng zu machen, wie es gerade die Protestanten tun, die zum Beispiel ja aus Werbegründen inzwischen komplett oder ich glaube schon seit Luther auf die Hölle verzichten, denen die Vorstellung, das Paradies teilen zu müssen mit meinem Chef und mit meinen unerträglichen Nachbarn, mit Gerhard Schröder und mit Adolf Hitler, ist ja nun wirklich eine Schreckensvision. Hölle hat schon auch was, das ist auch wichtig, um sich gut gehen zu lassen. Weil das alles so ist, weil sozusagen diese einerseits die Aufklärung sowohl theoretisch, intellektuell bereits vollzogen wurde, die Religionskritik geleistet, weil andererseits, und zwar nicht nur theoretisch, sondern genau durch die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft auch praktisch, weil klar ist, dass eben in diesem Moment, wenn es überhaupt einen Schöpfungsplan gibt, dann ist es ein menschlicher und kein göttlicher. Weil all das so sonnenklar ist, wäre es auch ein Irrtum, sich vorzustellen, dass alle diese Leute, die sei es eben in die Moscheen strömen, sei es zu den Televangelisten oder sei es irgendwie als etwas besser Betuchter für 200 Euro auf eine Veranstaltung mit dem Dalai Lama, wäre es ein Irrtum, sich vorzustellen, diese Leute würden wirklich glauben an das, was sie glauben. Genau dieses, das nennt Adorno eben den ungeglaubten Glauben. Also ein Glauben, der eigentlich aus Zweifel geboren ist und beständig seine eigenen Zweifel bekämpfen, verdrängen, externalisieren muss. Der deswegen auch kein Mitleid hat für die Ungläubigen, dass sie das Licht nicht sehen, was ja traurig wäre, sondern sozusagen an diesen Ungläubigen immer die eigenen Zweifel bekämpfen muss und auf sie eben nur mit Hass reagieren kann. Ein Glaube also kurz, dem die Kraft fehlt, wirklich an das zu glauben, woran man vorgibt zu glauben, und der sich daher ganz wesentlich und wiederum fast schon blasphemisch im Konsum des Glaubens der anderen betätigt. Meint also eben genau die Popstars des Glaubens, wie früher eben Mutter Teresa und Herr Wojtyla und heute der Dalai Lama, die Popstars des Glaubens also für einen Glauben lässt, weil die eben verkörpern, was ihren Fans fehlt, weil ihnen unterstellt wird, dass sie eben das haben, was einem selber abgeht, ein unmittelbares, sozusagen wirklich naives Verhältnis zum Heiligen. Und das ist sozusagen häufig natürlich auch erstmal ein harmloser Spleen, aber das wird tatsächlich politisch relevant in dieser Form des ganz merkwürdigen Umgangs mit dem Islam, den man sozusagen hier politisch erleben kann, indem man am besten als Islamneid beschreiben kann. Was sozusagen auch immer dieses Schillern zwischen, die übernehmen hier das Land und die machen es eigentlich ganz schön richtig. Sozusagen, das ist ja immer drin, weil die sozusagen wirklich noch glauben, können die hier wirklich alles übernehmen. Und die kriegen noch Kinder. Wir haben ja irgendwie gar keine Lust mehr, Kinder zu kriegen, weil es ja eh alles nichts bringt. Aber die sind wirklich noch fruchtbar und mehren sich und überschwemmen daher alles. Aber die können sich eben auch wirklich noch aufopfern für was Gott ihnen sagt, woran sie glauben. Und gerade dort, wo sagen das Verhältnis zum politischen Islam nicht nur in irgendeinem ökonomisch-politisch-taktischen Sinne zu verstehen ist, also man hat Exportinteressen in Iran oder so, sondern wo wirklich dieses Verständnis, das Nachgeben, die Kumpanei überhaupt nicht mehr vermittelt ist durch gemeinsame Ziele, weil es klar ist, dass in letzter Instanz man hier, selbst wenn man die Feindbilder teilt, mit den Islamisten nicht die Ziele teilen kann, weil das Ziel noch des autoritärsten Charakters hier niemals das Kalifat sein wird und Konversionen wirklich die Ausnahme darstellen. Gerade dort also ist eben wirklich der Islamneid in diesem Sinne am Werke als ein Bild von islamischen Massen, gerade deren Selbstmordattentate sozusagen sie als die anderen kennzeichnen, die nicht dekadent heruntergekommen und feige wie wir, sondern wirklich noch stark aufrecht und für ihren Glauben zu sterben bereit sind. So ähnlich wie also in der Comedy das Konservendosengelächter mich davon entlastet, selber lachen zu müssen, weil es der Apparat für einen tut, so entlasten genau das Bild, was man sich von den islamischen Massen macht, von den verhetzten, fanatisierten, entlastet mich davon, selber hassen zu müssen. Andreas Bienel hat das mal das delegierte Ressentiment genannt. Was das im Einzelnen dann heißt, überhaupt sozusagen als Zeitdiagnose, diese totale Entkopplung von Affekt und individueller Psyche. Also ich lasse sozusagen führen, ich lasse hassen, ist ja wirklich noch die Frage. Es ist natürlich einerseits so wirklich der ultimative Triumph des Ticketdenkens, so im Sinne von, es gibt keine Antisemiten mehr, weil es gar nicht mehr diese individuelle Überzeugung gibt, durch die das synthetisiert wäre, sondern weil die Gesellschaft unmittelbar das für ihn übernimmt. Also es ist der Triumph des Ticketdenkens und gleichzeitig aber irgendwo ein leichter Hoffnungsschimmer, denn wenn den Menschen selbst die Kraft zum Hassen schwindet, könnte das ja sein mit dem Untergang die Möglichkeit auf ein Besseres anzeigen. Das wird sich halt zeigen. Nebenbei sollte natürlich immer bemerkt werden, dass dieses Bild des Islams als die ursprünglich Glaubenden, die noch so wie wir früher im Mittelalter glauben können, natürlich wirklich ein Bild ist. Zwar wird in Ländern wie Afghanistan, in der anatolischen Provinz oder so, tatsächlich eine durch Aufklärung nicht gebrochene Tradition eingehen in das, was dann so islamischer Fundamentalismus heißt. Aber die wirklichen Islamisten sind ja meistens gerade nicht die zurückgebliebenen Dörfler, sondern die städtischen Bürger, gerade die gerne im Westen studiert haben und sich dann auf ihre Wurzeln besonnen haben. Auch die Islamisten sind also Vertreter des ungeglaubten Glaubens auf ihre Art, mit einem ziemlich starken Hang zu Kameras, vor der sie sich gerne in eitle Pose werfen, indem sie also irgendwie ihre Kommandoerklärungen runterrattern oder halt direkt als Geiselnehmer Videos, Snuff-Movies produzieren. Islamismus, kurz gesagt, ist kaum weniger telegen als evangelischer Fundamentalismus. Und es gibt sogar im Hamas-Fernsehen eine islamistische Mickey Maus, die dann immer mal wieder von den Zionisten einen auf den Kopf kriegt. Kenan Malik, den ich bereits erwähnt habe, und dessen Buch From Fatwa to Jihad, eine Analyse der Salman Rushdie-Affäre und des Weitergangs, unbedingt lesenswert ist, kann ich nur jedem empfehlen. Kenan Malik also, sich mal zum Beispiel die Rede von einem dieser englischen U-Bahn-Attentäter vorgenommen, die der gehalten hat, bevor er versucht hat, in der U-Bahn Leute in die Luft zu sprengen, und festgestellt, dass der in kaum 2,5 Minuten irgendwie 19 Mal das Wort Ich benutzt. Also irgendwie alle, keine Ahnung, in jedem Fall ein irre egozentrisches Unterfangen, wo es eben wirklich nicht um Allah geht, sondern um meine Identität. Und das macht, das kann man sozusagen als ein gewisses Indiz für eine Wahlverwandtschaft von Religion und Kulturindustrie, also gerade der depravierten Religion von heute und Kulturindustrie nehmen, so wie Religion eben früher Projektionsfläche des idealen Menschen war, die Vorführung dessen, was den Menschen möglich wäre, ist es heute Kulturindustrie, also eine, das Schönmachen des entfremdeten Lebens. Und so wie Gott Popstar ist, sind ja Popstars gerne auch, nennt man sie ja nicht zufällig, Gott. Also Fußballer sind Fußballgott und Jochen Diestelmeier ist Gott und wer ist nicht alles Gott. Letztendlich ist aber dieses Aufgehen von Religion in Kulturindustrie vielleicht wirklich nur ein Spezialfall des Aufgehens von Religion, der Absorption von Religion durchs Warenspektakel. Ich deute es nochmal eben kurz an, das können wir vielleicht nachher in der Diskussion nochmal. Von Walter Benjamin gibt es ein sehr kurzes, sehr dichtes, zum Teil auch sehr rätselhaftes Fragment über Kapitalismus als Religion, wo Benjamin eben sagt, dass die These von Max Weber, Protestantismus habe sozusagen den Kapitalismus begünstigt, gerade Calvinismus, sozusagen noch zu kurz greift, sondern dass der Kapitalismus eben selber als eine essentiell religiöse Erscheinung zu begreifen wäre. Ergebnis also sozusagen einer mystischen Transformation. Das gewinnt seine Evidenz, glaube ich, wenn man mal, wer in Hamburg von euch mal war, hat vielleicht die Speicherstadt besichtigt, weil das so Touristenteil ist. Die Speicherstadt, wenn man da durchläuft, also es war ein Warenlager der Hamburger Pfeffersäcke im 19. Jahrhundert, also der Patrizier. Und diese Warenlager sind wirklich unglaublich wie ein Tempel gebaut. Also man geht da durch und man hat so das Gefühl, man geht so durch so ein naja, so ein neogotisches Kloster oder sowas, wo man eben wirklich die Waren anbeten kann, die da gelagert werden und ihnen die eigene Reverenz erweist. Und Benjamin weist eben darauf hin, und das ist das Entscheidende, dass dass Kapitalismus als Religion nicht nur ein Kult, wie er es nennt, sans rêve et merci ist, also ohne Traum und Gnade, sondern, nochmal deutlicher, eine nicht entsühnende, sondern verschuldende Religion. Also eine, die einem nicht Erlösung verspricht, sondern immer nur neue Schuld. Und so, wie gerade die ältesten Formen des Animismus, des Heidentums, welche waren, die sich selber ja nie als religiös begriffen hätten, sondern als unmittelbar praktisch. Also wenn man irgendwelche Nymphen beschwört oder die Naturgeister oder so, dann ist das halt gehört das zum Jagen dazu und ist keine transzendente Erfahrung. Genauso würde sagen, wie diese ältesten Formen des Heidentums wäre auch der Kapitalismus selber eben eine Form religiöser Erfahrung, die sich als unmittelbar praktisch versteht. Die sozusagen, und das glaube ich, kann man auch verstehen, die wirklich wie die ältesten Formen von Naturreligion das anbetet, was einem zu zermalmen droht. Nicht entsühnend, sondern verschuldend meint eben, dass der Bürger einerseits gezwungen ist, dem Kapital wie einem Gott Vertrauen zu schenken, und zwar wirklich nach dem Verlust des Goldstandards ist das ja eine unmittelbare ökonomische Kategorie, Vertrauen in die Kraft einer Währung, in dem Sinne wie auch der Kredit ja von Credo, ich glaube, kommt. Aber wie gleichzeitig dieses Vertrauen, dieses Gottvertrauen eins ist, was nie zur Erlösung führt, sondern immer nur zum ewigen Weiterlauf der Produktion um ihrer selbst willen oder anders, wo das Individuum, das Einzelne, das eben nicht unendlich Lebende, dem unendlichen Prozess des GWG-Strichs nie genug tun kann, weil das Kapital selber immer nur weiter prozessiert, ohne Paradies zu kennen, noch ein jüngstes Gericht. Und vielleicht ist das war jedenfalls die Spekulation, die ich dann hatte, vielleicht ist es genau das, diese Tatsache, die Menschen dazu treibt, ihrem kapitalistischer Religiosität immer doch wieder diese alten Masken des Christentums aufzusetzen. Einfach den Versuch, dem namenlosen Gott, dessen Kult sie betreiben, dazu zu zwingen, sein Gesicht zu zeigen. Sie beschwören den Herrn ihres Kultes, sich zu offenbaren, aber der schickt ihnen Bilder, in denen sie sich endlos spiegeln können. Auf manchen davon tragen sie, in der Hoffnung, sich nicht wieder erkennen zu müssen, ihre alten, abgelegten religiösen Kostüme. Gut, das heißt aber auch auf jeden Fall, gerade wenn man diese Assoziation ernst nimmt, Kapitalismus als Religion, aber eben als eine, sagen, dem ältesten Heidentum entspricht, dass eine Religionskritik, also auch als ein Rückfall hinter den erreichten Stand des Monotheismus, dass eine Religionskritik, die nicht zugleich Gesellschaftskritik ist, im Gegenstand verfehlt, verharmlost. Es hat ja in den letzten Jahren auch einige sehr prominente Religionskritiker gegeben, einige prominente, die in der Tradition des großen Bertrand Russell, des großen positivistischen Religionskritikers, der Religion ihre Fehler vorrechnen, ihre logischen Unstimmigkeiten, ihre naturwissenschaftliche Fehler und Nichtbeweisbarkeiten und so. Also Leute wie Christopher Hitchens, Richard Dawkins, die zum Teil, das wäre nochmal ein eigenes Thema, auch selber schon sich sehr sektenförmig organisieren. Die haben ja einen großen Erfolg gehabt und an denen kann man immer sehr zeigen, dass eine verkürzte Religionskritik zum Teil also einen mindestens in die Malaise bringen kann wie gar keine. Es ist eben die Dialektik der Entzauberung, das ist ja das, worum es geht, entzaubern, also zeigen, es hat alles seine natürliche Ursache. Wir brauchen keinen Himmel und wir brauchen keine Transzendenz, um die Welt zu erklären. Die Dialektik der Entzauberung ist eben immer, sie verpflichtet die Menschen aufs Diesseits, macht sie realitätstauglich, indem sie ihnen die Transzendenz austreibt. Also die Hoffnung aufs andere Bessere, die Vorstellung von etwas, was anders wäre. Und das macht eben die diese Husse dieser der positivistischen Religionskritik so zweischneidig. Es macht zum Teil großen Spaß, gerade bei Hitchens, aber auch bei Dawkins, deren Kritiken zu lesen. Es sind unglaublich treffende Sachen drin, aber es ist gleichzeitig elend undialektisch, weil Dialektik ja eigentlich schon unter Metaphysikverdacht steht, dezidiert antidialektisch und damit eben auf ihre eigene Art auch der postmodernen religiösen Verklärung des Elends verpflichtet. Ich mache das sozusagen jetzt nur mal schlaglichtartig. Also das ist sozusagen, gerade der Dawkins hat einen ganz, ganz starken Biologismus in seinen Sachen drin und so, da kann man sehr viel aufzeigen, wie schwierig dann auch und wie selber sagen eine unbegriffene Metaphysik das mit transportiert. Also sozusagen, also einfach mal ein paar Beispiele aus der praktizierten Religionskritik. Sie sind immer da gut, wo sie die richtig dummen Pfaffen treffen und wo sie halt richtig klassischen Priestertrug entlarven können. Also wo sie zeigen können, wie zum Beispiel die Mormonen gegründet worden sind und was für ein Humbug das Ganze ist. Aber da, wo es eben tatsächlich um religiöse Überlieferung geht, also um Produkte von 2000, 3000 Jahre Geistesgeschichte, wird er eben gescheitert. Und vielleicht ist das Prägnanteste in sowohl bei Dawkins als auch Hitchens taucht an zentraler Stelle der Mythos von Abraham und Isaak auf. Also Abraham, der auf Gottes Befehl seinen Sohn Isaak opfern will. Und dann im letzten Moment kommt der Engel und fällt Abraham in den Arm und sagt, ist gut, du hast unter Beweis gestellt, dass du es machen würdest, brauchst du nicht tun, opfer stattdessen lieber, ich weiß nicht, was ist, Ziege oder sowas. Ein Lamm, genau. Und Dawkins und Hitchens bringen es beide als ein Beispiel dafür, wie barbarisch gerade irgendwie die Monotheismen sind. Wie barbarisch, also ja, genau, die wären sogar bereit, ihre eigenen Kinder umzubringen. Und ist ja überhaupt nicht zu bestreiten, dass es natürlich auch eine Tradition der Lesart dieser Geschichte gibt, die sagt, genau Abraham, der selige Knecht, der wirklich Gottes Wille nicht in Frage stellt und sogar dazu bereit wäre. Aber es verfehlt natürlich völlig, dass hier wirklich ein sagen wir mal, menschheitsgeschichtlicher Wendepunkt dargestellt wird. Und zwar gerade in dieser ursprünglich jüdischen Form. Nämlich, dass die Geschichte von Abraham und Isaak eine mythische Parabel ist auf die Abschaffung des Menschenopfers und auf die Ersetzung des heidnischen, barbarischen Menschenopfers durch ein Tieropfer. Und das Judentum ist ja eins der wirklich historisch neuen Sachen am Judentum ist eben die Ablehnung des Menschenopfers. Und das kommt ja auch immer wieder das Schlimme, wenn die Israeliten mal wieder abfallen, was sie ja ständig tun, dann machen sie Menschenopfer. Und das ist gegen Jahwes Willen. Sagen dieses Moment, das in mythischer Form Aufklärung betrieben wird, in theologischer Form Befreiung verhandelt. Das ist eben was Hitchens und Dawkins nicht sehen, nicht erkennen und damit auch in einer immer schlechten aufklärerischen Tradition stehen, die sich nicht zufällig immer genau gegen das Judentum richtet. Es gibt das Judentum ist in gewisser Hinsicht ja von den drei Monotheismen das größte Skandalon. Erstens ist das Alte Testament einfach blutrünstiger als das Neue. Wahrscheinlich sogar blutrünstiger als der Koran. Aber das Judentum ist auch an sich die Religion, die auf eine bestimmte Art die archaischsten Formen überliefert hat. Die Aufklärer konnten sich ja schon nicht genug empören über die statuarische Religion, wie Kant das genannt hat. Also eine Religion, die ganz wesentlich in so tatsächlich mythologischen Verboten besteht, wie jüdischen Speiseriten, der Beschneidung und solchen Geschichten. Und demgegenüber dann das Christentum immer als die Religion der Vernunft erschien. Aber in diesen tatsächlich archaischen Momenten des Judentums, wozu ja auch die archaische Ungeschiedenheit von Ethnie und Religion gehört. Also dass man nie genau weiß, ist das Judentum nun ein Volk, ist das eine Religion, das worüber sich die Antizionisten dann auch immer gar nicht einkriegen können. Der Skandal der zum Beispiel auch in dem sehr erfolgreichen Kinderbuch Wo bitte geht's zum lieben Gott, fragt das kleine Ferkel, das aus dem Atheistenverlag, was ein bisschen für Furore gesorgt hat. Das ist, was dem Judentum da drin vorgeworfen wird. Da darf gar nicht jeder rein in den Tempel. Muss von der Mutter jüdischen Mutter geboren sein. In diesen archaischen Momenten wird aber sozusagen ja auch gerade eine Erinnerung an einen tatsächlich in archaischen Zeiten stattgefundenen geschichtlichen Umschlag erinnert. Wird dieser geschichtliche Einschnitt festgehalten, die Treue gehalten, eben nämlich genau dem Bündnis mit dem einen Gott, der sich von den anderen Göttern unterschieden hat, losgesagt hat, also die Einführung des Monotheismus als Unterscheidung von wahr und falsch. Und man kann auch an ganz vielen diese ritualisierten Sachen, also über die sich die Aufklärer schon empört haben, zeigen, dass das eben auch zum Beispiel sehr stark in dieser, also eben nicht nur diese Vorstellung von richtig und falsch befestigt, zum Beispiel auch die Ablehnung von archaischer Ungeschiedenheit, von trüben Mischungen zugunsten von klaren Unterscheidungen, also Milch und Fleisch und sowas darf alles nicht zusammen. Und aber auch in dieser Tradition der Symbolisierung von Opfern, also Verschiebung, Beschneidung. Es wird der Penis beschnitten, statt irgendwie das ganze erste Kind geopfert. Weil solche Sachen. Dass das alles eben dementsprechend auch Male von Vergeistigung sind. Von Vergeistigung in frühester Zeit. Und gerade dieses Stichwort, der jüdische Gott ist sozusagen der Erste, der zwischen wahr und falsch unterscheidet. Der eben sagt, die entscheidende Form, dem jüdischen Gott zu huldigen, ist ja eben nicht Opfer zu bringen, sondern die Gebote einzuhalten, also das richtige Leben. Diese Unterscheidung von wahr und falsch ist ja zum Beispiel von Jan Assmann eben auch als Keimzelle von Intoleranz, von Religionskriegen, von Barbarei begriffen worden. Und auch die Hitchens und Dawkins sagen, dass die Naturreligionen ja viel toleranter und lockerer waren und überhaupt und nicht so streng. Genau dieser Wahrheitsanspruch ist es daher tatsächlich, was dann am Judentum das Skandalon ausmacht, was vielleicht auch zum Teil an dem derzeitigen doch recht unbeliebten Papst das Skandalon ausmacht, dass er auf Wahrheit besteht, wenn auch natürlich auf einer falschen, aber er besteht überhaupt auf einer Wahrheit. Und was sozusagen eine Form der Solidarität des Marxismus gegenüber dem Judentum sein kann. Und gerade die Fortentwicklung des Monotheismus wiederum, die Universalisierung des Zurücklassen dieser archaischen Riten, die Universalisierung des einen Gottes in Christentum, in Islam, sind ja, gleich noch dazu gesagt, ein typischer Fall der Dialektik der Aufklärung, nämlich einfach eine Bedingung der Missionsverbrechen. Neben der Unterscheidung von wahr und falsch gilt dann als Sündenfall des Monotheismus und wiederum auch gegen die älteren Formen von Polytheismus, von Naturreligion gerichtet, die Verdopplung der Welt in eine sichtbare und eine unsichtbare, also in Diesseits und Jenseits. Das immer mit dem Vorwurf, also gibt ja so die Vorstellung, die Naturreligion, das war wirklich eine Feier des Daseins und wie es ist und Orgien und Sexualität und die Fleischlichkeit lieben. Und die Monotheismen, die sind dann immer so spiritistisch und da zählt das Unsichtbare mehr als das Sichtbare, das Jenseits mehr als das Diesseits. Und tatsächlich gibt es natürlich darin einen Moment der Entwertung der Welt, wenn das, worauf es ankommt, nicht das irdische Jammertal ist, sondern das jenseitige Paradies. Eine Entwertung der Welt, die interessanterweise auch zugleich in ihrer Verklärung besteht, also die Welt, so wie sie eingerichtet ist, ist gut, sie könnte also nicht besser sein. Aber das ist eben wiederum nicht alles. Die Feier des Diesseits, des puren, reinen Lebens, die alten Naturreligionen eben orgiastisch betrieben haben und die ein Dawkins denn heute biologistisch begründet, dass das Leben überhaupt das größte Wunder ist. Dem kommt sozusagen genau dieser Falle der Entwertung des Diesseits gerade nicht. Auch einer wie Dawkins entwürdigt den Menschen eben dadurch, dass er ihn auf das reduziert, was er von Natur aus ist, also eben auf biologisches Substrat, auf Leben. Und es ist eben kein Zufall, dass Dawkins Naturalismus stark in Richtung Sterbehilfe geht, dass Dawkins davon spricht, er möchte irgendwann im Krankheitsfall sich das Leben rausnehmen lassen wie ein Blinddarm, und dass Hitchens an Stellen, wo er über Religion gerne mal immer von den Menschen als das beschränkte Säugetier redet, was sozusagen sowieso auf Wahrheit nicht geeicht ist, dessen Horizont sowieso irgendwie die wirkliche Welt übersteigt. Also es ist in dieser Form der Religionskritik auch eine versteckte Bösartigkeit gegen die Menschen drin. Eine Bösartigkeit, die ja auch dadurch ausgebildet ist, dass man sich dann irgendwann, wenn man es gesellschaftstheoretisch nicht erklären kann, Religion, sich fragen muss, naja, wenn die Leute so blöd sind und seit 3000 Jahren oder wie viel auch immer glauben, was will man eigentlich von ihnen noch? Demgegenüber, und das wäre dann sozusagen mein Schlussfazit, Religion ist demgegenüber genau da wahr, wo sie die Spaltung vertieft. Die Spaltung zwischen wahr und falsch, die Spaltung zwischen sichtbar und unsichtbar, von diesseits und jenseits. Die Spaltung von Mensch und Natur, die Spaltung von Mensch und Mensch, weil gerade diese Spaltung überhaupt die Bedingung der Wahrheit im umfassenderen Sinne ist. Und es gibt ein ganz wunderbares Zitat des großen britischen Autors Gilbert Keith Chesterton, wie viele der großen britischen Autoren Katholik, also Minderheitler, der bekannt ist durch die Pater Brown-Geschichten, über die man auch sehr gut nochmal reden kann, aber der einmal geschrieben hat in seinem Buch Orthodoxie, wo er eben über das Christentum sagt, dass dessen große historische Leistung die Zerstörung der Harmonie zwischen Individuum und Umwelt ist. Also gerade gegen Buddhismus, wo alles eins wird, mit einem Bibelzitat, das ist genau, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, der also das feiert, was zerschneidet, und sagt dann, Liebe will das Individuelle, Liebe will daher das Geschiedensein. Dass Gott die Welt in kleine Stücke zerbrochen hat, begrüßt das Christentum mit instinktiver Freude, denn es sind lebendige Stücke. Alle modernen Philosophien sind Ketten, die binden und behindern. Das Christentum hingegen ist ein Schwert, das schneidet und befreit. Keine andere Weltanschauung lässt zu, dass Gott über die Aufspaltung der Welt in lebendige Seelen frohlockt. Genau das kann man meinen, wenn man mit Peter Hacks von der Aufgabe redet, sich die Wahrheiten des Christentums anzueignen. Peter Hacks hat dies im Zusammenhang mit der Geschichte des Sündenfalls genannt. Die Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies, er hat ja auch ein Stück darüber gemacht, Adam und Eva, wo es genau darum geht, dass die Vertreibung aus dem Paradies der Anfang der Menschheitsgeschichte ist. Und es ist ja kein Zufall, dass auch tatsächlich in der Bibel das Paradies, sagen, die ersten 2, 3 Absätze einnimmt und dann geht es erst richtig los. Dass die Vertreibung aus dem Paradies, das Ungehorsam der Ungehorsam der Menschen gegenüber Gott, sagt eben, nach Hacks, drückt eben die Dialektik aus, dass das Vollkommene, gerade das Vollkommene, über sich hinaustreiben muss, weil es als Vollkommenes ja geradezu sein Gegenteil, das Unvollkommene, umfassen muss. Und vielleicht gibt es kein schöneres Beispiel für das, was damit gemeint ist, für dieses Forttreiben als Bedingung überhaupt von Fortschritt, Freiheit, Wahrheit, als die Form, in der John Milton in Paradise Lost den Sündenfall aufgefasst hat, nämlich nachdem Eva verführt ist, in den Apfel gebissen hat, kommt sie zu Adam und sagt, was getan ist. Und Adam weiß, er muss sich jetzt entscheiden und entscheidet sich halt gegen Gott und aus Liebe für Eva, also für das Individuelle, für die individuelle Liebe, und beißt auch in den Apfel. Weil Menschen das können, sind sie, und das ist dann eben die letzte Dialektik der Religion, sind sie Gott selber überlegen. Gott ist in gewisser Hinsicht als ein Mangelwesen. Gott ermangelt tatsächlich des Mangels, des Negativen, also das, was überhaupt Entwicklung, Individualität, Leben ermöglicht. Und die etwas verzweifelte Lage von Gott, weswegen er sich ja auch so etwas Komisches ausdenken muss, wie Menschen, die ihm dann nicht gehorchen, obwohl er es ja auch machen könnte, dass sie es tun und so weiter. Also dieses selber Spüren, dass es ihm an etwas ermangelt, dass er einen Gegenpart braucht, ist vielleicht schon in den ersten Sätzen der Bibel, wo Gott vor sich selber eigentlich mit sich selber spricht, denn es heißt ja immer, und Gott sagte, es war gut. Und man fragt sich, zu wem sagt er das dann eigentlich? Was hieße Aneignung? Was hieße das, was Hax meint, die Wahrheit des Christentums, die Wahrheit des Monotheismus, größer gesagt, aneignen? Es gibt bei Walter Benjamin dafür zwei Modelle. Das Modell, die Einwanderung ins Profane. Die beiden Motive gebe ich noch einmal an und dann durch. Sekunde, ich muss hier nur einmal aufschlagen. Einwanderung ins Profane als Aneignung der Wahrheit der Theologie. Ein kritisches und ein messianisches. Das Kritische findet sich in dem unscheinbaren, aber großartigen Satz des Passagenwerkes von Benjamin. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Also die Vorstellung einer ganz und gar mythischen Hölle der Immanenz, wo also kein Nichts irgendwo im Jenseits wartet, sondern die Hölle, das ist, in der wir leben, die ewige und totale Verhängnis der Naturgeschichte des Kapitals. Das messianische Moment ist, dass gerade diese ewige Katastrophengeschichte umschlagen kann in ihre Erlösung. Sie indiziert gemäß jüdischer Tradition die Erlösungsbedürftigkeit alles Irdischen, indem das Eingedenken Endlosigkeit des Leides revidiert, das Unabgegoltene auf die Unabgegoltenheit dessen verweist und indem die Flüchtigkeit des Glückes die gleiche Dauer finden soll wie die Katastrophe, das ewig Gleiche. Ausgesprochen findet sich dieser Umschlag, dieser Sprung, der revolutionäre, messianische Sprung, der nicht abgeleitet werden kann aus dem, was ist. Ausgesprochen findet sich dies in einer jüdischen Legende, die Benjamin im Kafka-Essay referiert. Eine Prinzessin, die verbannt, fern ihrer Landsleute in einem fremden Dorf schmachtet, erhält Nachricht von ihrem Verlobten. Er habe sie nicht vergessen und sei auf dem Weg zu ihr. Um das Dorf, dessen Sprache sie, also die Prinzessin, nicht versteht, an ihrer Freude teilhaben zu lassen, richtet sie ein Festmahl aus. Der Verlobte, so der Talmud, ist der Messias, die Prinzessin die Seele, das fremde Dorf der Körper und die Legende die Antwort darauf, warum die Juden am Freitagabend ein Festessen feiern. Derart als Einstand von spirituellem Glück und sinnlichem Genuss wäre Versöhnung historisch-materialistisch zu denken. Denn es ist ja nicht nur die Entfremdung vom Leib, also diese absolute Trennung von Seele und Körper, die in die Anweisung auf dessen Verwöhnung durchs Festmahl umschlägt. Es ist die Abwesenheit des Messias selber, die ermöglicht, dass sein Wort, seine Botschaft im denkbar unmittelbarsten Sinne Fleisch werden kann. Fleisch zu einem Festmahl, das, beständig wiederholt, die sehnsüchtige Erwartung der Erlösung in Szene setzt, welche von Erfüllung nicht mehr zu unterscheiden ist. Ceterum censeo Germaniam esse delendam, was natürlich heute heißt Go Australia.